zu Alpein Teufel laus, geht aus, geht aus, schicht zu Alpein Teufel laus. Geht aus, geht aus, schicht die Puppen die Mädchen raus, geht aus, schicht die Puppen die Mädchen.